mein Lieber. Gute Fahrt. Vergiss die Blumen nicht zu gießen. Oh je, Oggi kriegt einen Riesenschreck. Da draußen steht noch sein Gepäck. Ja, bleibt denn der über Silvester? Ich denke, er besucht 3 Tage seine Schwester. Und überall stehen Fahrgäste im Gang. Naja, das geht mal gerade. Aber die sind auch recht schlank. Bitte, alles gut gegangen, mein Schatz. Ich habe sogar einen Fensterplatz. Den Koffer habe ich, wie du siehst, auch gut verstaut. Da fliegt der Zugbegleiter Liebetraut auf den Perron. Ich möchte wissen, oh Gott, den haben die Kakerlaken rausgeschmissen. Der Zug mit Oggi drin und all den vielen Leuten und dann die 3. Das kann ja Unheil nur bedeuten. Gewöhnlich sagt der Trillerpfeife schriller Ton den Reisenden, na nun, beeilt euch schon. Die Türen muss man heute nicht mehr schließen, weil alles automatisch geht. Sogar beim Interregio nach Gießen. Geruhsam unter seinem Koffer sitzt Oggi und döst. Der Vetter vor dem Fenster schreit und kreischt, ist völlig aufgelöst. Der Zug fährt aus dem Bahnhof, er wird kleiner und entschwindet. Der Vetter sich an einen Pfeiler hingeschleudert wiederfindet. Er zählt die Schneidezähne mit der Zunge. Ich hoffe, jetzt kommt nicht gerade Bahnhofsvorstand Runge und sieht, wie ich dem Zug nachfahre mit der Dresine. Dass heute noch sowas eingesetzt wird. Eine handgetriebene Maschine. Kommen doch Bedenken. Ich glaube, wir sind zu schnell. Die Knöpfe waren es schon mal nicht. Das Rad eventuell. Es war das Rad. Die Bremsung sich derart gestaltet, dass sie den eh zu langen Zug zusammenschiebt und faltet. Ach, wäre das schön, wenn man im Führerstand nun einer Meinung wäre. Es geht den Menschen wie den Leuten. Die Kakerlaken tun sich damit schwer. Didi zerreißt es fast vor Lachen. Joey versucht, die Karre wieder flott zu machen. Der Wind des Schicksals bläst dem Kater ins Gesicht. Er wird doch nicht nach vorne kriechen wollen, bitte nicht. Oh nein, jetzt geht es auch noch über einen Viadukt. Da ist's am besten, wenn man nicht nach unten guckt. Nur leider kann er der Versuchung doch nicht widerstehen. Die Strafe folgt der Untat auf dem Fuß und er kann nichts mehr sehen. Aber lass mich erst mal zu den Kakerlaken. Ein guter Vorsatz. Leider hat die Sache einen riesen Haken. Wer hat sich das nur ausgedacht, um alles in der Welt nicht auszudenken, was passiert, wären die Weichen falsch gestellt. Da kommt auch schon die nächste Brücke. Man könnte sagen, zu des Herrn Gevatters Glücke. Kraft krallt sich der Kater fest. Auch wenn es um Verwandte geht, konventionelles Grüßen man hier besser unterlässt. Willkommensschilder lässt man sich gefallen am Ende einer Reise. Wer die auf freier Strecke anbringt, hat doch eine Meise. Nun sieht auch Oggi, wie vorhin sein Vetter Jack, den Zug erst kleiner werden und dann ist er weg. Dass er dort runterfällt, wo die Dresine liegt, hat Oggi aber sauber hingekriegt. Wenn Schilder so kurz vor der Kurve erst hinweisen auf die Gefahr, dann kann der Zug ja nur entgleisen. Verängstigt zwar, doch auch verblüfft, stellt der Gevatter fest, dass ohne Gleise auf der grünen Wiese das Tempo nichts zu wünschen übrig lässt. Der Kater auf dem Dach zuerst an einen Zufall denkt. Dann überlegt er, haben die Kakerlaken ihn womöglich hergelenkt? Wohl nicht. Dann würden sie nicht zittern müssen und als es gut gegangen ist, auch nicht die Hauswand küssen. Der Vetter nur im Sinn das Strafgericht, sieht die sich nahende Dresine nicht. Was ist denn jetzt los? Na, das ist ja heiter. Dort taumelt aus der Türe Liebetraut, der Zugbegleiter. Sein Diensteifer ist ungebrochen. Er will nun unbedingt Oggis Fahrkarte lochen. Gesagt, getan. Dann merkt er doch, dass ihm recht mulmig ist. Worauf er dankbar, wie nach langem Flug, die Heimaterde küsst. Wenn's im August schön warm ist und geregnet hat, gehen Jack und Oggi in den Wald, dann gibt's dort Pilze satt. Na, so ein Glück! Der Herr Gevatter kann es gar nicht fassen. Die schönen roten mit den Punkten haben die Leute alle stehen gelassen. Du stehst an einem Baum und denkst nichts Böses, da beißt dich plötzlich eine Natter. Die Natter selbst vielleicht ja nicht, jedoch ihr Gift ist böse. Das sieht man an dem Fuß, der sich verfärbt. Schreiend läuft Oggi zu dem Herrn Gevatter, der weiter auf der Pilzpirsch wundert sich, was macht der Kleine plötzlich für ein Getöse? Jetzt hilft mir doch und frag nicht lange, das ist das Gift von einer Schlange. Jetzt sehe ich es und wie es in den ganzen Körper dringt. Ich werde es daran hindern, dass es sein teuflisch Werk vollbringt. Fleißig und hat eine Menge Bäume abgeholzt. Na, gute Nacht, wenn dieser Stapel wie geplant zu Tale bolzt. Oggi wird klar, dass da nicht weit entfernt ein Donner grollt. Nein, das schon sehr, sehr nah ist, was sie gleich überrollt. Davon wird Jack wellpappenartig umgepresst. Das heißt nicht, dass ihn die Inspiration verlässt. Das Gift in Oggis Körper wütet fürchterlich. Der Notarzt meldet sich aus ganz bestimmtem Grunde nicht. Das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich ist da drin was locker. Old Jackie reißt es fast vom Hocker. Und Oggi schüttelfrostet weiter vor sich hin. Butter auf der Auslegware? Na, die gehört doch da nicht hin. Es sei denn, dass man was damit bezweckt. Na, sag ich doch. Schon liegt der Kater drin. Ein Amboss von der Ausstellung jüngst mitgebracht, ward nach des Künstlers Rat hoch oben angebracht. Dass der nun fällt und Jackie unter sich begräbt, hat der Objekthersteller Pierre leider nicht miterlebt. Aha, bei Angst und Schreck senkt sich der Giftspiegel im Blut. Das heißt, was auch die Kakerlaken Schlimmes tun, dem Oggi tut es gut. Das sah wohl nur so aus. Das wechselt doch recht sehr. Und eigentlich fällt die Erklärung auch nicht schwer. Klar, dass der Giftgehalt in Oggi ständig schwankt, da er in einer blauen Wechselnatter ja verdankt. Nun wird es Zeit, dass was passiert, denn Stunden sind vergangen, seit Oggi sich im Wald das Gift der Natter eingefangen. Das scheint ja nun fast so, als ob die Kakerlaken einen ganz tollen Einfall haben und das Gift rausschleudern wollen. Das geht eine Weile gut, dann kommt der zweigeteilte Jack, sieht seinen total blau gefärbten Vetter und kriegt einen Schreck. Gott, wie der Kleine hechelt, der pfeift auf dem letzten Loch, denkt Jack. Na, bis ins Haus schafft er es hoffentlich ja noch. Und ihr kommt mit, ich will euch zeigen, was euch blüht. Ich muss schon sagen, dieser Kater hat ein ausgesprochenes Metzgerhundgemüt. Zur Strafe sieht man ihn, wie er sich, anders als geplant, mit einem Fassonschnitt einen Weg nicht nur durch Oggis Siedlung bahnt. Es klingt der langgezogene Trompetenton nach einem Lebewohl für immer schon. Da endlich fällt dem Vetter ein, er hat ja auch ein Handy. Mit dem ruft er sogleich herbei den Hausarzt Dr. Manley. Der hat dem Kater rasch ein Gegengift gespritzt. Dann bis zum nächsten Mal. Die Sache ist geritzt. Vertrauen ist gut, Kontrolle sehr viel besser, hat Lenin mal gesagt. Ein passionierter Pilzeesser. Der Totenkopf mit den gekreuzten Knochen heißt Fliegenpilze. Weder schmoren, noch braten oder kochen. Und ein kaputtes Handy schlimmstenfalls bedeutet, dass morgen Jack vielleicht das Totenglöcklein läutet. Na, das war wohl eine kurze Nacht. Er hätte besser noch eine Runde rumgemacht. Was? 29. und Karneval? Da bin ich platt, wo doch der Februar nur 28 Tage hat. Nun aber los, was kommt als erstes von den beiden? Eine Torte backen oder sich verkleiden? Auch Vetter Jack bleibt daumenlutschend beim Kalender stehen. Was wohl der Kleine anziehen wird? Mal sehen. Ein Riesentier im Haus, oh Graus! Da guckt der Jack zum Bären raus. Der blöde Kerl muss sich als Bär verkleiden und mir den ganzen Karneval verleiden, denkt Oggi und er trottet ohne Worte zur Küche und zu seiner Torte. Gevatter Jack sich im Kostüm verkriecht und Joey meint, dass das verdächtig nach einer Party riecht. Oggis Sommeranzug hat man sich gezwängt, der Winter übereingemottet in dem Flurschrank hängt. Schmück du nur schön das Zimmer für den Maskenball. Wir torpedieren den auf jeden Fall. Klappt man sie zusammen, wenn die Leiter aufgestellt, lässt es sich leider nicht verhindern, dass man runterfällt. Du hör mal, du kannst froh sein, wenn ich dir nicht eine knalle. Für mich steht schon seit langem fest, du hast sie nicht mehr alle. Thank you. In einer Höhle hoch am Hang hält Bärin Kriemhild etwas lang in diesem Jahre Winterschlaf. Ihr Sprössling Willi, sonst ganz brav, ist wach und denkt, ich guck mal vor die Höhle. Nur leise, sonst gibt's heute nichts zu essen, nur Genöle. Nach langer Pause strengt das Fliegen wacker an. Das merkt auch Fichtenschwärmer Friedemann. Die Schmetterlinge haben's besser, denkt der Falter. Die gehen früher hops und spüren nicht ihr Alter. Durchgekaut und ausgespuckt, bei Kakerlakens man dumm aus der Wäsche guckt. Die zweite Torte aufgefressen und von dem Gesindel, ich könnte mich vergessen. Oh, diese Plagegeister machen ihn noch krank. Schon fliegt die leere Tortenplatte aus dem Fenster und in die Höhle hoch am Hang. Kriemhilde glaubt, sie sieht Gespenster. Sie greift dorthin, wo Willi liegt und sich sonst zärtlich an sie schmiegt. Der ist nicht da, sie brüllt. Doch dann macht sie sich voller Qual im Mutterherzen auf den Weg ins Tal. Die drei beschließen, ohne Zank und ohne Geifern, der Bärenmutter nachzueifern. Der Pfanne eine auf den Dates und man sieht Sterne, das haben Bärenmütter nicht so gerne. Und Torten sind für eine geschwächte Mutter nach langem Winterschlafe nicht das richtige Futter. Sie blickt dem Wesen mit dem lächerlichen Häubchen nach und schnüffelt. Da tritt Jack als Bär in dem Kostüm aus dem Gemach. Wo ist er denn geblieben, hast du Worte? Der war doch eben hier mit seiner Torte. Hier ist dein Oggi mit der Schokocreme auf der Nase. Doch wenn es jetzt gleich kracht, ich weiß von nichts. Da ist mein Name Hase. Kommt nun wie in einer Riesenbäckerei, soeben aus dem Backrohr Torte Nummer 3. Nein, 4. Und auch die vierte, kann man sagen, war einmal. Und das soll lustig sein, das nennt die Welt nun Karneval. Tief Luft holen, Oggi, und ganz ruhig bleiben. Komm, sehen wir mal, was deine Mami und der Onkel treiben. Was soll denn das? Lass meinen Willi los! Musst du denn dauernd stören? Das Zimmermädchen scheint in diesem Haus aufs erste Wort auch nicht zu hören. Aha, verstehe. So soll das hier laufen. Ein Kindstausch und den Willi dann an einen Wanderzirkus schnell verkaufen. Du bist nicht unschuldig, mein liebes Kind. Darüber sprechen wir, wenn wir zu Hause sind. Im Hause feiern die auf ihre Weise Karneval. Kriemhilde sieht, so toll sieht er ja eigentlich nicht aus. Ach was, ist doch egal.